Der verstorbene Schicke Danz hatte, wie der Tod ihn ankam, ein Leben hinter sich, das sich in zwei sehr verschiedene Hälften, in eine ganz kleine, unbedeutende und in eine ganz große, teilte. Die unbedeutende Hälfte hatte lange gedauert, die große nur ganz kurz. Er war ein Ziegelstreichersohn aus dem bei Potsdam gelegenen Dorfe Kaput. Was er, als er aus dem diesem Dorfnamen entsprechenden Zustande heraus war, in Gesellschaft guter Freunde gern hervorhob. Es war so ziemlich der einzige Witz seines Lebens, an dem er aber zäh festhielt, weil er sah, dass er immer wieder wirkte. Manche gingen so weit, ihm den Witz auch noch moralisch gut zu schreiben und behaupteten, Schicke Danz sei nicht bloß ein Charakter, sondern auch eine bescheidene Natur. Ob dies zutraf, wer will es sagen, aber das war sicher, dass er sich von Anfang an als ein aufgeweckter Junge gezeigt hatte. Schon mit 16 war er als Hilfsschreiber in die deutsch-englische Hagelversicherungsgesellschaft Pluvius eingetreten und hatte mit 66 sein 50-jähriges Dienstjubiläum in eben dieser Gesellschaft gefeiert. Das war aus bestimmten Gründen ein großer Tag gewesen. Denn als Schicke Danz ihn erlebte, hieß er nur noch ganz obenhin Herr Versicherungssekretär, war aber in Wahrheit über diesen seinen Titel weit hinausgewachsen und besaß bereits das schöne Haus am Kronprinzenufer. Er hatte sich das leisten können, weil er im Lauf der letzten 5 Jahre zweimal hintereinander ein Viertel vom großen Lose gewonnen hatte. Dies sah er sich allseits als persönliches Verdienst angerechnet und auch wohl mit Recht. Denn arbeiten kann jeder, das große Los gewinnen kann nicht jeder. Und so blieb er denn bei der Versicherungsgesellschaft lediglich nur noch als verhätscheltes Zierstück, weil es damals wie jetzt einen guten Eindruck machte, Personen der Art im Dienst oder gar als Teilnehmer zu haben. An der Spitze muss immer ein Fürst stehen. Und Schicke Danz war jetzt Fürst. Alles drängte sich nicht bloß an ihn, sondern seine Stammtischfreunde, die zu seiner zweimal bewährten Glückshand ein unbedingtes Vertrauen hatten, drangen sogar eine Zeit lang in ihn, die Lotterielose für sie zu ziehen. Aber keiner gewann, was schließlich einen Umschlag schuf und Einzelne von bösem Blick und sogar ganz unsinnigerweise von Mogelei sprechen ließ. Die meisten indessen hielten es für klug, ihr Übelwollen zurückzuhalten, war er doch immerhin ein Mann, der jedem, wenn er wollte, Deckung und Stütze geben konnte. Ja, Schicke Danz Glück und Ansehen waren groß, am größten natürlich an seinem Jubiläumstage. Nicht zu glauben, wer da alles kam. Nur ein Orden kam nicht, was denn auch von einigen Schicke Danz Fanatikern sehr missliebig bemerkt wurde. Besonders schmerzlich empfand es die Frau. Gott, er hat doch immer so treu gewählt, sagte sie. Sie kam aber nicht in die Lage, sich in diesen Schmerz einzuleben, da schon die nächsten Zeiten bestimmt waren, ihr Schwereres zu bringen. Am 21. September war das Jubiläum gewesen. Am 21. Oktober erkrankte er. Am 21. Dezember starb er. Auf dem Notizenzettel, den man damals dem Kandidaten zugestellt hatte, hatte dieser dreimal wiederkehrende 21. gefehlt, was alles in allem wohl als ein Glück angesehen werden konnte, weil entgegengesetztenfalls die 3 Tage vor Weihnachten entweder gar nicht zustande gekommen oder aber durch eine geteilte Herrschaft in ihrer Wirkung abgeschwächt worden wären. Schicke Danz war bei voller Besinnung gestorben. Er rief kurz vor seinem Ende seine Frau an sein Bett und sagte, »Riekchen, sei ruhig. Jeder muss.« Ein Testament habe ich nicht gemacht. Es gibt da bloß immer Zank und Streit. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Briefbogen. Darauf habe ich alles Nötige geschrieben. Viel wichtiger ist mir das mit dem Haus. Du musst es behalten, damit die Leute sagen können, da wohnt Frau Schicke Danz. Hausname, Straßenname, das ist überhaupt das Beste. Straßenname dauert noch länger als Denkmal. Gott, Schicke Danz, sprich nicht so viel, es strengt dich an. Ich will es ja alles heilig halten, schon aus Liebe. Das ist recht, Riekchen. Ja, du warst immer eine gute Frau, wenn wir auch keine Nachfolge gehabt haben. Aber darum bitte ich dich, vergiss nie, dass es meine Puppe war. Du darfst bloß vornehme Leute nehmen. Reiche Leute, die bloß reich sind, nimm nicht. Die quengeln bloß und schlagen große Haken in die Türfüllung und hängen eine Schaukel dran. Überhaupt, wenn es sein kann, keine Kinder. Hartwigen unten musst du behalten. Er ist eigentlich ein Klugschmus, aber die Frau ist gut. Und der kleine Rudolf, mein Patenkind, wenn er ein Jahr alt wird, soll er 100 Taler kriegen. Taler, nicht Mark. Und der Schullehrer in Kaputt soll auch 100 Taler kriegen. Der wird sich wundern, aber darauf freue ich mich schon. Und auf dem Invalidenkirchhof will ich begraben sein, wenn's irgend geht. Invalide ist ja doch eigentlich jeder. Und anno 70 war ich doch auch mit Liebesgaben bis dicht an den Feind. Trotzdem Luchterhand immer sagte, nicht so nah ran. Sei freundlich gegen die Leute und nicht zu sparsam. Du bist ein bisschen zu sparsam. Und bewahre mir einen Platz in deinem Herzen. Denn treu warst du. Das sagt mir eine innere Stimme. Diesem allen hatte Riekchen seitdem gelebt. Die Belletage, die leer stand, als Schickedanz starb, blieb noch dreiviertel Jahre unbewohnt, trotzdem sich viele Herrschaften meldeten. Aber sie deckten sich nicht mit der Forderung, die Schickedanz vor seinem Hinscheiden gestellt hatte. Herbst 85 kamen dann die Barbies. Die kleine Frau sah gleich, ja, das sind die, die mein Seliger gemeint hat. Und sie hatte wirklich richtig gewählt. In den fast 10 Jahren, die seitdem verflossen waren, war es auch nicht ein einziges Mal zu Konflikten gekommen. Mit der gräflichen Familie schon gewiss nicht, aber auch kaum mit den Dienerschaften. Ein persönlicher Verkehr zwischen Erdgeschoss und Belletage konnte natürlich nicht stattfinden. Hartwig war einfach der alter Ego, der mit Jeserich alles Nötige durchzusprechen hatte. Kam es aber ausnahmsweise zwischen Wirtin und Mieter zu irgendeiner Begegnung, so bewahrte dabei die kleine winzige Frau, die nie viel war und die seit ihres Mannes Todes noch immer weniger geworden war, eine merkwürdig gemessene Haltung, die jedem mit dem Berliner Wesen Unvertrauten eine Verwunderung abgenötigt haben würde. Riekchen empfand sich nämlich in solchem Augenblicke durchaus als Macht gegen Macht. Wie beinahe jedem hier Landesgeborenen war auch ihr die Gabe wirklichen Vergleichenkönnens völlig versagt, weil jeder echte, mit Spreewasser getaufte Berliner, männlich oder weiblich, seinen Zustand nur an seiner eigenen kleinen Vergangenheit, nie aber an der Welt draußen misst, von der er, wenn er ganz echt ist, weder eine Vorstellung hat, noch überhaupt haben will. Der autochthone Kellerwurm, wenn er 50 Jahre später in eine Steglitzer Villa zieht, bildet, auch wenn er seiner Natur nach eigentlich der bescheidenste Mensch ist, eine gewisse naive Krösus-Vorstellung in sich aus und glaubt ganz ernsthaft, jenen Gold- und Silberkönigen zuzugehören, die die Welt regieren. So war auch die Schickedanz. Hinter einem Dachfenster in der Georgenkirchstraße geboren, an welchem Dachfenster sie später für ein Weißzeuggeschäft genäht hatte, kam ihr Leben, wenn sie rückblickte, wie ein Märchen vor, drin sie die Rolle der Prinzessin spielte. Dementsprechend durchdrang sie sich still, aber stark mit einem Hochgefühl, das sowohl Geld wie Geburtsgrößen gegenüber auf Ebenbürtigkeit lossteuerte. Sie rangierte sich ein und wies sich, soweit ihre historische Kenntnis das zuließ, einen ganz bestimmten Platz an. Fürst Dolgoruki, Herzog von Devonshire, Schickedanz. Die Treue, die der Verstorbene noch in seinen letzten Augenblicken ihr nachgerühmt hatte, steigerte sich mehr und mehr zum Kult. Die Vormittagsstunden jeden Tages gehörten dem hohen Palisanderschrank an, drin die Jubiläumsgeschenke wohlgeordnet standen. Ein großer Silberpokal mit einem drachentötenden St. Georg auf dem Deckel, ein Album mit fotografischen Aufnahmen aller Sehenswürdigkeiten von Kaputt, eine große Huldigungsadresse mit Aquarellarabesken, mehrere Lieder in Prachtdruck, darunter ein Kegelclublied mit dem Refrain »Alle Neune«, Riesensträuße von Sonnenblumen, ein Oreiller mit dem Eisernen Kreuz und einem aufgehefteten Gedicht von einem Damenkomitee herrührend, in dessen Auftrag er, Schickedanz, die Liebesgaben bis vor Paris gebracht hatte. Neben dem Schrank auf einer Ebenholzsäule stand eine Gipsbüste, Geschenk eines dem Stammtisch angehörenden Bildhauers, der daraufhin einen leider ausgebliebenen Auftrag in Marmor erwartet hatte. Fauteuils und Stühle steckten in großblumigen Überzügen, desgleichen der Kronleuchter in einem Gasemantel, und an den Frontfenstern standen den ganzen Winter über Maiblumen. Riekchen trug auch Maiblumen auf jeder ihrer Hauben, war überhaupt, seit dies Trauerjahr um war, immer hell gekleidet, wodurch ihre Gestalt noch unkörperlicher wirkte. Jeden ersten Montag im Monat war allgemeines Reinmachen, auch bei Wind und Kälte. Das war immer ein Tag größter Aufregung, weil jedes Mal etwas zerbrochen oder umgestoßen wurde. Das blieb auch so durch Jahre hin, bis das Auftreten von Hedwig, die sich einer sehr geschickten Hand erfreute, Wandel in diesem Punkte schaffte. Die Nippsachen zerbrachen nun nicht mehr, und Riekchen war umso glücklicher darüber, als Hartwigs hübsche Nichte, wenn sie mal wieder den Dienst gekündigt hatte, regelmäßig allerlei davon zu erzählen und mit immer neuen und oft sehr intrikaten Geschichten ins Feld zu rücken wusste. Die Barbys hatten alle Ursache, mit dem Schickedanzschen Hause zufrieden zu sein. Nur eines störte, das war, dass jeden Mittwoch und Sonnabend die Teppiche geklopft wurden, immer gerade zu der Stunde, wo der alte Graf seine Nachmittagsruhe halten wollte. Das verdross ihn eine Weile, bis er schließlich zu dem Ergebnis kam: Eigentlich bin ich doch selber schuld daran. Warum setze ich mich immer wieder in die Hinterstube, statt einfach vorn an mein Fenster? Immer hasardiere ich wieder und denke, heute bleibt es vielleicht ruhig. Willst es doch noch mal versuchen? Ja, der alte Graf war nicht bloß froh, die Wohnung zu haben. Er hielt doch beinahe abergläubisch an ihr fest. Solange er darin wohnte, war es ihm gut ergangen. Nicht glänzender als früher, aber sorgenloser. Und das sagte er sich jeden neuen Tag. Sein Leben, so bunt es gewesen, war trotzdem in gewissem Sinne durchschnittsmäßig verlaufen, ganz so wie das Leben eines preußischen Magnaten, worunter man in der Regel Schlesier versteht, aber es gibt auch andere, zu verlaufen pflegt. Im Juli 30, gerade als die Franzosen Algier bombardierten und nebenher das Haus Bourbon endgültig beseitigten, war der Graf auf einem der an der mittleren Elbe gelegenen barbischen Güter geboren worden. Auf eben diesem Gute, das landwirtschaftlich einer von fremder Hand geführten Administration unterstand, vergingen ihm die Kinderjahre. Mit 12 kam er dann auf die Ritterakademie, mit 18 in das Regiment Garde du Corps, drin die Barbys standen, solange es ein Regiment Garde du Corps gab. Mit 30 war er Rittmeister und führte eine Schwadron. Aber nicht lange mehr. Auf einem in der Nähe von Potsdam veranstalteten Kavalleriemanöver stürzte er unglücklich und brach sich den Oberschenkel. Unmittelbar unter der Hüfte. Leidlich genesen, ging er nach Ragaz, um dort völlige Wiederherstellung zu suchen und machte hier die Bekanntschaft eines alten Freiherrn von Planta, der ihn alsbald auf seine Besitzungen einlud. Weil diese ganz in der Nähe lagen, nahm er die Einladung nach Schloss Schuder an. Hier blieb er länger als erwartet, und als er das schön gelegene Bergschloss wieder verließ, war er mit der Tochter und Erbin des Hauses verlobt. Es war eine große Neigung, was sie zusammenführte. Die junge Freiin drang alsbald in ihn, den Dienst zu quittieren, und er entsprach dem umso lieber, als er seiner völligen Wiederherstellung nicht ganz sicher war. Er nahm also den Abschied und trat aus dem militärischen in den diplomatischen Dienst über, wozu seine Bildung, sein Vermögen, seine gesellschaftliche Stellung ihn gleichmäßig geeignet erscheinen ließen. Noch im selben Jahre ging er nach London, erst als Attaché, wurde dann Botschaftsrat, und blieb in dieser Stellung zunächst bis in die Tage der Aufrichtung des Deutschen Reiches. Seine Beziehungen sowohl zu der heimisch-englischen wie zu der außerenglischen Aristokratie waren jederzeit die besten, und sein Freundschaftsverhältnis zu Baron und Baronin Berchtesgaden entstammte jener Zeit. Er hing sehr an London. Das englische Leben, an dem er manches, vor allem die geschraubte Kirchlichkeit, beanstandete, war ihm trotzdem außerordentlich sympathisch. Und er hatte sich daran gewöhnt, sich als verwachsen damit anzusehen. Auch seine Familie, die Frau und die zwei Töchter, beide, wenn auch in großem Abstande, während der Londoner Tage geboren, teilten des Vaters Vorliebe für England und englisches Leben. Aber ein harter Schlag warf alles um, was der Graf geplant. Die Frau starb plötzlich, und der Aufenthalt an der ihm so lieb gewordenen Stätte war ihm vergällt. Er nahm in der ersten Hälfte der 80er Jahre seine Demission, ging zunächst auf die Plantaschen Güter nach Graubünden und dann weiter nach Süden, um sich in Florenz sesshaft zu machen. Die Luft, die Kunst, die Heiterkeit der Menschen, alles tat ihm hier wohl und er fühlte, dass er genas, soweit er wieder genesen konnte. Glückliche Tage brachen für ihn an und sein Glück schien sich noch steigern zu sollen, als sich die ältere Tochter mit dem italienischen Grafen Ghiberti verlobte. Die Hochzeit folgte beinahe unmittelbar. Aber die Fortdauer dieser Ehe stellte sich bald als eine Unmöglichkeit heraus. Und ehe ein Jahr um war, war die Scheidung ausgesprochen. Kurze Zeit danach kehrte der Graf nach Deutschland zurück, das er seit einem Vierteljahrhundert immer nur flüchtig und besuchsweise wiedergesehen hatte. Sich auf das eine oder andere seiner Elbgüter zu begeben, widerstand ihm auch jetzt noch. Und so kam es, dass er sich für Berlin entschied. Er nahm Wohnung am Kronprinzenufer und lebte hier ganz sich, seinem Hause, seinen Töchtern. Von dem Verkehr mit der großen Welt hielt er sich so weit wie möglich fern und nur ein kleiner Kreis von Freunden, darunter auch die durch einen glücklichen Zufall ebenfalls von London nach Berlin verschlagenen Berchtesgadens waren, versammelte sich um ihn. Außer diesen alten Freunden waren es vorzugsweise Hofprediger Frommel, Dr. Wrschowitz und seit letztem Frühjahr auch Rittmeister von Stechlin, die den Barbischen Kreis bildeten. An Woldemar hatte man sich rasch attachiert und die freundlichen Gefühle, denen er bei dem alten Grafen sowohl wie bei den Töchtern begegnete, wurden von allen Hausbewohnern geteilt. Selbst die Hartwigs interessierten sich für den Rittmeister, und wenn er abends an der Portierloge vorbeikam, guckte Hedwig neugierig durch das Fensterchen und sagte, »So ein, ja, das lass ich mir gefallen.« Woldemar, als er sich von den jungen Damen im Barbischen Hause verabschiedet hatte, hatte versprechen müssen, seinen Besuch recht bald zu wiederholen. Aber was war recht bald? Er rechnete hin und her und fand, dass der dritte Tag dem etwa entsprechen würde. Das war recht bald und doch auch wieder nicht zu früh. Und so ging er denn, als der Abend dieses dritten Tages da war, auf die Hallische Brücke zu, wartete hier die Ringbahn ab und fuhr am Potsdamer und Brandenburger Tor vorüber bis an jene sonderbare Reichstagsuferstelle, wo von mächtiger Giebelwand herab ein wohl 20 Fuß hohes, riesiges Kaffeemädchen mit einem ganz kleinen Häubchen auf dem Kopf freundlich auf die Welt der Vorübereilenden niederblickt, um ihnen ein Paket Kneippschen Malzkaffee zu präsentieren. An dieser echt berlinisch-pittoresken Ecke stieg Woldemar ab, um die von hier aus nur noch kurze Strecke bis in das Kronprinzenufer zu Fuß zurückzulegen. Es war gegen 8, als er in dem Barbischen Hause die mit Teppich überdeckte Marmortreppe hinaufstieg und die Klingel zog. Im selben Augenblick, wo Jeserich öffnete, sah Woldemar an des alten verlegenem Gesicht, dass die Damen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder nicht zu Hause waren. Aber eine Verstimmung darüber durfte nicht aufkommen, und so ließ er es geschehen, dass Jeserich ihn bei dem alten Grafen meldete. »Der Herr Graf lassen bitten.« Und nun trat Woldemar in das Zimmer des wieder mal von Neuralgie geplagten ein, der ihm auf einen dicken Stock gestützt unter freundlichem Gruß entgegenkam. »Aber, Herr Graf«, sagte Woldemar und nahm des alten Herrn linken Arm, um ihn bis an seinen Lehnstuhl und eine für den kranken Fuß zurechtgemachte Stellage zu führen. »Ich fürchte, dass ich störe. Ganz im Gegenteil, lieber Stechlin, mir hoch willkommen. Außerdem habe ich strikten Befehl, Sie gut festzuhalten. Sie wissen, Damen sind groß in Ahnungen. Und bei Melusine hat es schon geradezu was Prophetisches.« Waldemar lächelte. »Sie lächeln, lieber Stechlin, und haben recht. Denn dass sie nun schließlich doch gegangen ist, natürlich zu den Berchtesgadens, ist ein Beweis, dass sie sich und ihrer Prophetie doch auch wieder einigermaßen misstraute. Aber man ist immer nur klug und weise für andere. Die Doktors machen es ebenso. Wenn sie sich selber behandeln sollen, wälzen sie die Verantwortung von sich ab und sterben lieber durch fremde Hand. Aber was spreche ich nur immer von Melusine? Freilich, wer in unserem Hause so gut Bescheid weiß wie Sie, wird nichts Überraschliches darin finden. Und zugleich wissen Sie, wie es gemeint ist. Armgard ist übrigens in Sicht. Keine 10 Minuten mehr, so wenn wir sie hier haben. Ist sie mit bei der Baronin? Nein, Sie dürfen sie nicht so weit suchen. Armgard ist in ihrem Zimmer und Dr. Wrschowitz ist bei ihr. Es kann aber nicht lange mehr dauern. Aber ich bitte Sie, Herr Graf, ist die Comtesse krank? Gott sei Dank, nein. Und Wrschowitz ist auch kein Medizindoktor, sondern ein Musikdoktor. Sie haben von ihm rein zufällig noch nicht gehört, weil erst vorige Woche nach einer langen, langen Pause die Musikstunden wieder aufgenommen wurden. Er ist aber schon seit Jahr und Tag Armgards Lehrer. Musikdoktor, gibt's denn die? Lieber Stechlin, es gibt alles. Also natürlich auch das. Und so sehr ich im Ganzen gegen die Doktorhascherei bin, so liegt es hier doch so, dass ich dem armen Wrschowitz seinen Musikdoktor gönnen oder doch mindestens verzeihen muss. Er hat den Titel auch noch nicht lange. Das klingt ja fast wie eine Geschichte. Trifft auch zu. Können Sie sich denken, dass Wrschowitz aus einer Art Verzweiflung Doktor geworden ist? Kaum. Und wenn kein Geheimnis, durchaus nicht, nur ein Kuriosum. Wrschowitz hieß nämlich bis vor 2 Jahren, wo er als Klavierlehrer, aber als Hörer, denn er hat auch eine Oper komponiert, in unser Haus kam, einfach Nils Wrschowitz. Und er ist bloß Doktor geworden, um den Nils auf seiner Visitenkarte loszuwerden. Und das ist ihm auch geglückt? Ich glaube ja, wiewohl es immer noch vorkommt, dass ihn Einzelne ganz wie früher Nils nennen, entweder aus Zufall oder auch wohl aus Schändlichkeit. In letzterem Fall sind es immer Kollegen. Denn die Musiker sind die boshaftesten Menschen. Meist denkt man, die Prediger und die Schauspieler seien die schlimmsten. Aber weit gefehlt, die Musiker sind ihnen über. Und ganz besonders schlimm sind die, die die sogenannte heilige Musik machen. »Ich habe dergleichen auch schon gehört«, sagte Woldemar. »Aber was ist das nur mit Nils? Nils ist doch an und für sich ein hübscher und ganz harmloser Name, nichts Anzügliches drin. Gewiss nicht, aber Wrschowitz und Nils...« Er litt, glaube ich, unter diesem Gegensatz. Woldemar lachte. Das kenne ich von meinem Vater her, der Dubslav heißt, was ihm auch immer höchst unbequem war. Und da reichen wohl nicht 100 Mal, dass ich ihn wegen dieses Namens seinen Vater habe verklagen hören. Genauso hier, fuhr der Graf in seiner Erzählung fort. Wrschowitz' Vater, ein kleiner Kapellmeister an der tschechisch-polnischen Grenze, war ein Nils-Gade-Schwärmer, worauf er seinen Jungen einfach Nils taufte. Das war nun wegen des Kontrastes schon gerade bedenklich genug. Aber das eigentlich Bedenkliche kam doch erst, dass der allmählich ein scharfer Wagnerianer werdende Wrschowitz sich zum direkten Nils-Gade-Verächter ausbildete. Nils-Gade war ihm der Inbegriff alles Trivialen und Unbedeutenden. Und dazu kam noch wie Amen in der Kirche, dass unser junger Freund, wenn er als Nils Wrschowitz vorgestellt wurde, mit einer Art Sicherheit der Phrase begegnete, »Nils, ach Nils«, ein schöner Name innerhalb unserer musikalischen Welt und hocherfreulich, ihn hier zum 2. Male vertreten zu sehen. All das konnte der arme Kerl auf die Dauer nicht aushalten und so kam er auf den Gedanken, den Vornamen auf seiner Karte durch einen Doktortitel wegzueskamotieren. Woldemar nickte. Jedenfalls, lieber Stechlin, ersehen Sie daraus zur Genüge, dass unser Wrschowitz als richtiger Künstler in die Gruppe Gens Irritabilis gehört. Und wenn Armgard ihn vielleicht aufgefordert haben sollte, zum Tee zu bleiben, so bitte ich Sie herzlich, dieser Reizbarkeit eingedenk zu sein, wenn irgend möglich. Vermeiden Sie Beziehungen auf die ganze skandinavische Welt, besonders aber auf Dänemark direkt. Er wittert überall Verrat. Übrigens, wenn man auf seiner Hut ist, ist er ein feiner und gebildeter Mann. Ich habe ihn eigentlich gern, weil er anders ist wie andere. Der alte Graf behielt recht mit seiner Vermutung. Armgard hatte den Dr. Wrschowitz aufgefordert zu bleiben. Und als bald danach Jeserich eintrat, um den Grafen und Woldemar zum Tee zu bitten, fanden diese beim Eintritt in das Mittelzimmer nicht nur Armgard, sondern auch Wrschowitz vor, der die Finger ineinander gefaltet mitten in dem Salon stand und die an der Buffetwand hängenden Bilder mit jenem eigentümlichen Mischausdruck von aufrichtigem Gelangweiltsein und erkünsteltem Interesse musterte. Der Rittmeister hatte dem Grafen wieder seinen Arm geboten. Armgard ging auf Woldemar zu und sprach ihm ihre Freude aus, dass er gekommen. Auch Melusine werde gewiss bald da sein. Sie habe noch zuletzt gesagt, du sollst sehen, heute kommt Stechlin. Danach wandte sich die junge Comtesse wieder Wrschowitz zu, der sich eben in das von Hubert Herkommer gemalte Bild der verstorbenen Gräfin vertieft zu haben schien, und sagte gegenseitig vorstellend, »Dr. Wrschowitz, Rittmeister von Stechlin.« Woldemar, seiner Instruktion eingedenk, verbeugte sich sehr artig, während Wrschowitz ziemlich ablehnend seinem Gesicht den stolzen Doppelausdruck von Künstler und Hussiten gab. Der alte Graf hatte mittlerweile Platz genommen, entschuldigte sich, mit der unglücklichen Stellage beschwerlich fallen zu müssen und bat die beiden Herren, sich neben ihm niederzulassen, während Armgard dem Vater gegenüber an der anderen Schmalseite des Tisches saß. Der alte Graf nahm seine Tasse Tee, schob den Cognac, des Tees besseren Teil, mit einem humoristischen Seufzer beiseite und sagte, während er sich links zu Wrschowitz wandte, »Wenn ich recht gehört habe, so ein bisschen von musikalischem Ohr ist mir geblieben, so war es Chopin, was Armgard zu Beginn der Stunde spielte.« Wrschowitz verneigte sich. »Chopin, für den ich eine Vorliebe habe, wie für alle Polen, vorausgesetzt, dass sie Musikanten oder Dichter oder auch Wissenschaftsmenschen sind. Als Politiker kann ich mich mit ihnen nicht befreunden, aber vielleicht nur deshalb nicht, weil ich Deutscher und sogar Preuße bin. Servar, servar«, sagte Wrschowitz, mehr gesinnungstüchtig als artig. Ich darf sagen, dass ich für polnische Musiker von meinen frühesten Leutnantstagen an eine schwärmerische Vorliebe gehabt habe. Da gab es unter anderem eine Polonaise von Oginski, die damals so regelmäßig und mit so viel Passion gespielt wurde, wie später der Erlkönig oder die Glocken von Speyer. Es war auch die Zeit vom alten Feldherrn und von »Denkst du daran, mein tapferer Lergienka?« »Jawohl, Herr Graf, eine schlechte Zeit. Und war mir immer da eine besondere Lust zu sehen, wie das Sentimentale wieder fällt. Immer mehr, ich hasse das Sentimentale, de tout mon cœur.« Worin ich, sagte Woldemar, Herrn Dr. Wrschowitz durchaus zustimme. Wir haben in der Poesie genau dasselbe. Da gab es auch dergleichen. Und ich bekenne, dass ich als Knabe für solche Sentimentalitäten geschwärmt habe. Meine besondere Schwärmerei war König Renés Tochter von Henrik Herz, einem jungen Kopenhagener, bin ich nicht irre. Wrschowitz verfärbte sich, was Woldemar, als er es wahrnahm, zu sofortigem raschen Einlenken bestimmte. König Renés Tochter, ein lyrisches Drama, aber schon lange wieder vergessen. Wir stehen jetzt im Zeichen von Tolstoi und der Kreuzersonate. Servar, servar, sagte der rasch wieder beruhigte Wrschowitz und nahm nun auf Veranlassung, energisch gegen die Mischung von Kunst und Sektierertum zu protestieren. Woldemar, großer Tolstoi-Schwärmer, wollte für den russischen Grafen eine Lanze brechen, aber Armgard, die, wenn derartige Themata berührt wurden, der Salonfähigkeit ihres Freundes Wrschowitz arg misstraute, war sofort aufrichtig bemüht, das Gespräch auf harmlosere Gebiete hinüberzuspielen. Als ein solches friedeverheißendes Gebiet erschien ihr in diesem Augenblicke ganz eminent die Grafschaft Ruppin, aus deren abgelegenster Nordostecke Woldemar eben wieder eingetroffen war, und so sprach sie denn gegen diesen den Wunsch aus, ihn über seinen jüngsten Ausflug einen kurzen Bericht erstatten zu sehen. Ich weiß wohl, dass ich meiner Schwester Melusine, die voll Neugier und Verlangen ist, auch davon zu hören, einen schlechten Dienst damit leiste. Herr von Stechlin wird es aber nicht verschmähen, wenn meine Schwester erst wieder da ist, darauf zurückzukommen. Es braucht ja, wenn man plaudert, nicht alles absolut neu zu sein. Man darf sich wiederholen. Papa hat auch Einzelnes, das er öfter erzählt. Einzelnes, lachte der alte Graf. Meine Tochter Armgard meint vieles. Nein, Papa, ich meine Einzelnes. Da gibt es denn doch ganz andere. Zum Beispiel unser guter Baron. Und die Baronin sieht auch immer weg, wenn er anfängt. Aber lassen wir den Baron und seine Geschichten und hören wir lieber von Herrn von Stechlins Ausflug. Dr. Wrschowitz teilt gewiss meinen Geschmack. Teile vollkommen.